SWR 2 Dschungel. Am Mikrofon ist Miriam Buse. Willkommen. Heute vor 10 Jahren, am 27. Mai 1999, hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag Slobodan Milosevic wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Fritz Hörmann hat Ende der 90er Jahre ein kleines Hörspiel geschrieben, in dem er sich mit dem Terror auf dem Balkan auseinandersetzte. Der Autor wollte keine psychologische Erklärung dafür liefern, wie die Unmenschlichkeit in die Welt kommt. Er wollte nur zeigen, wie leicht sie alle infiziert und alles vergiftet. Dabei hatte er die leise Hoffnung, dass sich nicht alle Menschen von ihr überwältigen lassen. Das Stück ist immer noch und leider immer wieder aktuell. Hören Sie Peng, Peng, Peng von Fritz Hörmann. Nochmal. Wenn du jemanden siehst, drückst du ab, okay? Okay. Hör mir zu. Du legst an, zielst und dann sofort schießen. Sofort, nicht lange überlegen. Klar, hab schon verstanden. Ich leg an und drück ab, sofort. Sind sowieso Schweine. Alles Schweine, die da rumlaufen. Du hast nicht viel Zeit. Die laufen schnell über die Straße. So schnell sie können, die laufen um ihr Leben. Weiß ich. Du wackelst nur kurz und schon sind sie auf der anderen Seite. Du glaubst gar nicht, wie schnell das geht. Neulich habe ich einen angeschossen. Scheiße. Der war schon fast drüben. Was glotzt du so? Willst du wissen, wie es weiterging? Ja? Na, pass auf, Junge. Der kam nochmal hoch. Ein alter Mann. Ich schieß nochmal. Daneben. Ich muss nachladen, das dauert. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie lange das dauern kann. Und dann peng, aus. Und dann musst du abhauen. Nichts wie weg. Ja. Nichts wie weg. Warum bist du dabei? Jeder muss kämpfen. Und was machst du denn hier? Ich weiß nicht. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Nennst du das hier kämpfen? Wie denn sonst? Ich nenne das abknallen. So darf man das nicht sagen. So ist es aber, Jungchen, und nicht anders. Wir müssen uns verteidigen. Wir haben doch ein Ziel. So, so. Ein Ziel. Schau nicht so blöd. Bist wohl ein Hosenscheißer. Gar nicht, wenn... Was wenn? Wenn einer kommt, drück ich ab. Das will ich sehen. Wie oft hast du schon getroffen? Ich hab's nicht gezählt. Wie lange machst du das schon? 2 Jahre. Kannst du dich noch an das erste Mal... Frag nicht so viel. Stimmt es, dass es Prämien gibt? Junge, ich sag dir eins, wenn du jetzt nicht mit der Fragerei aufhörst, bist du der Nächste. und scharf die Straße. Siehst du was? Alles ruhig. Zigarette? Nein. Oh Mann, was haben die mir da geschickt? Jetzt nimm eine los. Rauchen beruhigt. Ich brauche keine Beruhigung. Wart's ab, Jungchen. Du wirst schon noch merken, was du brauchst. Nicht so laut. Schau auf die Straße. Wenn einer kommt, drück ich ab. Abwarten. Nimm verdammt nochmal den Finger vom Abzug. Wo kommt eigentlich die Munition her? Die Munition? Was weiß ich? Frag nicht so blöd. Schau auf die Straße. Ist doch scheißegal, wo das Zeug herkommt. Alles ruhig. Wie? Alles ruhig? Na, draußen auf der Straße ist alles ruhig. Du wolltest doch das. Ich sag's dir, provozier mich nicht! Sonst kannst du was erleben, Jungchen. Sag nicht immer Jungchen zu mir. Ist dir Hosenscheißer lieber? Hast du eine Freundin? Hey, was ist los? Hörst du schlecht? Ich hab dich was gefragt. Nein. Nein. Ja, was nein? Keine Freundin oder schwerhörig oder was? Keine Freundin. Und? Sonst schon mal was mit Weibern gehabt? Das geht dich nichts an. Da, schau her. Ein Grünschnabel. Hat noch nicht geküsst und... Na, der weiß schon was. Und will den großen Krieger spielen. Oder? Hast du schon mal eine? Ja, so einer wie du, der kriegst du doch reihenweise rum. Bin ich gleich den Beleidigten. Ich frag ja bloß. Ja, wie soll ich denn wissen, dass unser Kleiderheld so ein feines Seelchen hat? Ich habe eine gehabt, die hieß... Anna. Anna. Ich sag dir, das war ein Weib. Von sowas träumst du. Mich interessieren deine Weiber nicht. Die sollten dich aber allmählich interessieren. Wie alt bist du denn überhaupt? 14? 15, na? Ich werd 17. Oh, 17. Das sieht man ja gar nicht an. So ein Engelsgesichtchen. Ach, was ist denn das? Ja, ja, da wächst ja schon ein bisschen Flaum. Nimm deine Finger weg. Hab die nicht so. Und der Kameraden wird über alles geredet, hörst du über alles. Lass mich. Schnabel. Ich sehe schon, bist doch ein Hosenscheißer. Am Ende muss ich den Job hier wieder alleine machen. Ja. Aber du wärst nicht der Erste, der den Schwanz einzieht, wenn's drauf ankommt. Ich schieß. Wenn's drauf ankommt, schieß ich. Wetten, du kneifst. Du hast ja jetzt schon die Hosen voll. Grünschnabel. Ich zeig's dir. Na, was ist los? Was glotzt du denn schon wieder so blöde? Da draußen. Da ist wer. Gib das Feinglas her. Schieß. Los, leg das verdammte Gewehr an und schieß. Ich? Schieß! Du hast getroffen. Was? Schieß. Schnell, los. Du musst nochmal schießen. Ich kann nicht. Schieß. Das sind Kinder. Ach, das sind Kinder, das sind Kinder. Du bist Soldat, hörst du? Soldat. Du musst schießen. Schieß endlich. Mir ist schlecht. Weg. Jetzt sind sie weg. Ich hab doch nicht getroffen. Das war doch nicht ich. Hey, Mann, was soll das? Klar warst du das. Wer denn sonst? Ich wollte doch eigentlich nur... Was ist los mit dir? Ich weiß nicht. Vielleicht ist das nur hingefallen. Blödsinn. Es liegt immer noch da. Und die anderen? Ja, die sind weg. Ich hab doch gleich gesagt, sofort nochmal abdrücken. Gib mir das Fernglas. Willst du denn noch sehen? Du hast getroffen. Schluss aus. Und jetzt komm. Komm, wir müssen weg. Es bewegt sich. Du spinnst. Es hat den Arm gehoben. Leg das Fernglas weg, Mensch. Ich hab das Kind angeschossen. Reg dich nicht auf. Das sind Feinde. Hörst du? Feinde. Wenn die groß sind, dann schießen die auf uns. Jetzt hat es sich wieder bewegt. Ich muss ihm helfen. Leg an, wenn du ihm helfen willst. Ich geh raus. Du bleibst da. Ich muss raus. Hier geblieben. Wenn du rausgehst, dann sind wir fällig. Aber vielleicht weiß er gar nicht, ich... Vielleicht war es ein Querschläger. Ja, schon möglich, vielleicht. Nein. Ich war es. Ich weiß, dass ich es war. Ja, verdammt nochmal. Du warst es. Du! Sonst ist doch kein Schuss gefallen. Und jetzt halt in Gottes Namen endlich deine Klappe. Das hält doch kein Schwein aus. Scheiße! Da draußen liegt ein Kind. Hörst du, ein Kind? Ich habe ein Kind angeschossen. Mensch, wir sind im Krieg. Wann kapierst du das endlich? Und wenn du jetzt nicht sofort das Fernglas weglässt, dann scheue ich dir eine. Fass mich nicht an! Du heulst ja. Wir müssen abhauen. Los, los, komm schon. Scheiße. Es bewegt sich. Es bewegt sich nicht mehr. Dann ist es ja gut. Komm jetzt. Verdammt nochmal, ich hau jetzt ab. Ja. Ja. Los, worauf wartest du denn noch? Es hat die Augen offen. Wir rennen jetzt über die Straße zur Brücke. Draußen ist noch alles ruhig. Ich muss ihm die Augen schließen. Es hat genug gesehen. Du kommst jetzt mit, verfluchter Idiot! Hey. Hey, was machst du da? Sei endlich still. Leg das Ding weg. Mach jetzt keinen Blödsinn, ja? Ich geh zu dem Kind. Du bist verrückt, du bist total übergeschnappt. Geh von der Tür weg. Lass mich durch und ich drück ab. Du verdammter Idiot! Peng, Peng, Peng. Hörspiel von Fritz Hörmann. Die Rollen und ihre Sprecher: Mann, Silvester Groth. Junge, Daniel Kaschi. Realisation: Jürgen Frese, Uwe Klunzinger und Maria Ohmer, Regie.